Es ist 6 Uhr. Antenne Düsseldorf. Die Nachrichten. Mit Danny Hoppe. Guten Morgen. Kurzarbeitergeld wird verlängert. Landtag debattiert über Corona-Krisenmanagement. Und das Wetter stürmisch mit vielen Wolken. Rund 8 Stunden wurde verhandelt. Am Ende haben sich die Spitzen der schwarz-roten Koalition aber geeinigt. Staatliche Hilfen für kleine und mittlere Firmen soll es länger als geplant geben. Und auch das Kurzarbeitergeld wird verlängert, um Jobs zu sichern. David Riemer berichtet aus Berlin. Viele Unternehmen leiden noch immer unter den Folgen der Corona-Krise. Die Kurzarbeit soll Betriebe davon abhalten, Arbeitsplätze abbauen zu müssen. Das Kurzarbeitergeld soll nun länger ausgezahlt werden, von regulär 12 auf bis zu 24 Monate. Und das Kurzarbeitergeld wird auch weiter erhöht, von 70% bzw. 77% ab dem vierten Monat und auf 80% bzw. 87% ab dem siebten Monat. Außerdem haben die Koalitionsspitzen mehr Hilfen für Eltern beschlossen. Sie sollen mehr bezahlte Tage bekommen, wenn ihre Kinder erkrankt sind. Die Corona-Zahlen in Deutschland sind im Vergleich zum Vortag wieder raufgegangen. Das Robert-Koch-Institut meldet 1.576 neue Fälle innerhalb eines Tages. Am Vormittag beschäftigt sich der NRW-Landtag in einer Aktuellen Stunde mit der Corona-Entwicklung. Von CDU und FDP heißt es, es stelle sich vor allem die Frage, wie Familien und Kinder besser vor Infektionen geschützt werden könnten, ohne ihre Lebensqualität unangemessen einzuschränken. Die Opposition will dagegen vor allem die Teststrategie in NRW hinterfragen. Ein neuer Personalausweis soll in Zukunft teurer werden. Momentan kostet er 28,80 Euro, in Zukunft sollen es 37 Euro sein. Das will das Bundeskabinett am Vormittag beschließen. Begründet wird das mit höheren Personal- und Sachkosten in den kommunalen Behörden. Kritik kommt von der Linken. Die Ausstellung von Ausweisdokumenten sei keine Extraleistung der Behörden, sondern eine notwendige allgemeine Dienstleistung für alle, sagt sie. In Berlin treffen sich heute die Verteidigungsminister der EU. Es ist ihr erstes persönliches Treffen seit Beginn der Corona-Pandemie. Themen sind die aktuelle Bedrohungslage und der Streit zwischen den NATO-Partnern Türkei und Griechenland. Tine Klimach berichtet aus Berlin. Bei dem Treffen wollen die Verteidigungsminister unter anderem über einen strategischen Kompass für die EU beraten. Der Kompass soll zum ersten Mal die sicherheitspolitischen Ziele der EU zusammenfassen und die EU damit handlungsfähiger machen. Ein weiterer Punkt ist der Streit zwischen Griechenland und der Türkei. Dabei geht es um die Suche nach Erdgasvorkommen vor den griechischen Inseln im Mittelmeer. Ankara argumentiert, dass das Gebiet zum Festlandsockel der Türkei gehört. Dort vor der Türkei liegen aber die griechischen Inseln Rhodos und Kastellorizo, weshalb Griechenland das Seegebiet für sich beansprucht. Die Nachricht hat in der Fußballwelt eingeschlagen wie eine Bombe. Der sechsmalige Weltfußballer Lionel Messi will den FC Barcelona verlassen nach 20 Jahren. Das hat der Verein gestern Abend bestätigt. Laut Medienberichten soll der neue Barca-Coach Koeman ein Grund sein. Messis im Vertrag festgeschriebene Ablöseklausel soll bei 700 Millionen Euro liegen. Und das waren die Nachrichten mit Danny Hoppe. Das Düsseldorf-Wetter. Stürmisch. Jetzt schon und später noch ein bisschen mehr. Ab dem Vormittag gibt es Sturmböen, heißt Tempo 80. Und zwar bis heute Abend. Dazu Wolken, aber wohl trocken bei 20 Grad. Morgen wechselhaft Sonne und Schauer. 23 Grad sind dann drin. Aktuell sind es hier bei uns in der Innenstadt schon 18 Grad. Antenne Düsseldorf. Verkehr. Gemeinsam besser ankommen. Ja, wo der Kollege Lieske gerade schon über Geschwindigkeiten gesprochen hat. Bitte nicht zu schnell fahren. Die Straßen sind noch frei. Ihr habt noch einen Stau oder Blitzer gesehen? Schickt sie uns als WhatsApp-Sprachnachricht an die 0175 570 35 40. Der Antenne Düsseldorf Verkehr. Gemeinsam besser ankommen. Antenne Düsseldorf am Morgen. Schönen guten Morgen, ich bin Arne Klü. Hallo, ich bin Dennis Lieske. Und du hast mir gesagt, du hast gestern Elternabend gehabt. Mhm. Elternabend, ja. Wie war's denn? Erstaunlich kurz, trotz Corona. Hat nur so eine Stunde gedauert. Ah, das geht ja. Wie war's mit Maske wahrscheinlich ja auch? Mussten wir tragen, ja, aber ehrlich gesagt kein Problem gehabt jetzt. Ja gut, bei einem Stündchen geht's ja noch. Ne? Die Schüler an den weiterführenden Schulen, die haben die Dinger ja einen ganzen Tag auf. Und zwar jetzt seit 2 Wochen schon. Wir ziehen heute eine kleine Zwischenbilanz, auch gleich gegen 6:10. Vorher der beste Mix mit Joris und Alvaro Soler. Im Hintergrund ist er schon zu hören. So ein bisschen Sommerferien-Feeling hier bei Antenne Düsseldorf. La Libertad, 4:06. Las cuatro paredes de nuestro hogar no eran suficientes para aguantar. Llevábamos dentro algo más, picaba la curiosidad. Las cuatro paredes cayeron ya. ¡Ay, ay! Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un Dennis Lieske und Arne Klü. Der perfekte Start in den Tag. Heute scheint die Sonne, obwohl es regnet. Mir ist ein Sonnengott begegnet. Ich drück auf Pause, Zeit vergeht nicht. Ich lass mich heute nicht runterziehen. Surf durch die Straßen und beweg mich. Der ganze Stress von gestern zählt nicht. Will immer viel, doch heute wenig. In meinem Kopf nur die Musik. Und ich spür Endorphin, alles leicht wie noch nie. Und die Stimme in meinem Ohr sagt: Don't give a f***. Heute kann mir keiner was. Oh, in meinem Kopf nur die Musik. Drück immer wieder auf Repeat. Don't give a f***. Heute kann mir keiner was. Die ganze Welt ist frisch verliebt, in meinem Kopf nur dieses Lied, nur die Musik, nur die Musik. Greif nach den Sternen und ich schwebe, als ob heute nichts unmöglich wäre. Ich schau in ungeahnte Ferne, in meinem Kopf nur die Musik. Jeder Ton erfüllt die Leere. Und wird es kalt, bleibt sie die Wärme. Ne Symphonie gegen die Schwere. So traumhaft schön, voll Fantasie. Und ich spür Endorphin, alles leicht wie noch nie. Und die Stimme in meinem Ohr sagt: Don't give a f***. Heute kann mir keiner was. Oh, in meinem Kopf nur die Musik. Drück immer wieder auf Repeat. Don't give a f***. Heute kann mir keiner was. Die ganze Welt frisch verliebt, in meinem Kopf nur dieses Lied, nur die Musik, nur die Musik. Es ist viel zu früh, kurze Nacht. Wer abends feiern kann, ist morgens noch nicht wach. Es ist viel zu früh, kurze Nacht. Wer abends feiern kann, ist morgens müde. Es ist viel zu früh, kurze Nacht. Wer abends feiern kann, ist morgens noch nicht wach. Es ist viel zu früh, kurze Nacht. Ich dreh mich um und diese Stimme sagt: Don't give a fuck. Antenne Düsseldorf, nur die Musik. 6.11 Uhr ist es, noch früh an diesem stürmischen Mittwochmorgen. Heute ist die Schule ja schon wieder zwei Wochen dran nach den großen Ferien. Seitdem gilt ja auch die verschärfte Maskenpflicht an den weiterführenden Schulen, zum Beispiel ja auch im Unterricht. Ja. Und wir gucken heute Morgen hier bei Antenne Düsseldorf, wie klappt das denn bitte schön bei uns in der Stadt? Gut, wir zwei haben Kinder in der Grundschule. Ja. Können, glaube ich, sagen, hören da wenig Beschwerden von den Kindern, die kriegen das ganz gut hin. Und es ist halt gerade auch schwer vorstellbar, das Virus anders im Zaum zu halten. Ne? Ja. Wir haben uns mal umgehört bei den Größeren. Was sagen denn die Schüler auf dem Görres und dem Luisengymnasium hier bei uns in der Innenstadt dazu? Ja, also bei uns an der Schule muss man im Klassenraum eine Maske tragen und auch in den Gängen überall. Aber es ist schon ein bisschen anstrengend. Was für mich ein bisschen schwierig ist, ist, dass wir nicht im Schulgebäude essen dürfen. Und wir haben halt zum Beispiel 3 Stockwerke und nur 10 Minuten Pause und wir dürfen nur auf dem Schulhof essen. Wir müssen die ganze Zeit mit Masken im Gebäude sein und zum Teil ist das noch in Ordnung, wo jetzt keine so große Hitze mehr ist, aber es ist auch nervig und anstrengend. Ja, so richtig cool finden die es natürlich nicht. Wenn wir auf unsere Facebook-Seite schauen, da berichten einige von euch, dass eure Kids mit Kopfschmerzen nach Hause kommen, führen das auf die Masken zurück. Ah. Weiß nicht, also ich hatte früher auch oft Kopfschmerzen in der Schule, mochte den Unterricht nicht, da gab es keine Maske. Also grundsätzlich viel Zustimmung aber auch zur Maskenpflicht in der Schule. Mein Lieblingszitat dazu kommt von Tina, du schreibst: Ich finde, dass gerade die Kleinen ab der 5. Klasse das ganz toll machen, da kann sich manch Erwachsener eine Scheibe abschneiden. Fragen wir noch kurz nach bei Schuldezernent Burkhard Hinsche. Was ist denn Ihr Eindruck? Wie klappt das mit der Maskenpflicht bei uns an den Schulen? Also die Schülerinnen und Schüler halten sich vorbildlich an die Vorgaben und ich kann eigentlich den Schulen und der kompletten Schulgemeinschaft nur ein großes Kompliment machen, dass sie die Maskenpflicht so vorbildlich umsetzen. Dankeschön. Also die Stadt ist zufrieden und ihr 0175 570 35 40 für eure WhatsApp-Sprachnachricht an uns. Antenne Düsseldorf, schönen guten Morgen. Düsseldorf, der beste Mix. Beste Mix. Lights in my face. I'm losing track of every tongue that I taste. It's like the whole world is upside down. Can't even tell if this is real right now. Heads in the sky. We're gonna fly around with flames and our carry me home. Bad ideas make the best memories. when I could. Just wanna dance about it, lose our minds. Just wanna dance about it, lose our minds. Lights on my face, I'm losing track of every tongue that I taste. Just wanna laugh about it all night long. Somebody's gonna have to carry me. Guten Morgen, Antenne Düsseldorf. Wir haben gleich 20 nach 6 am Mittwoch. Die Liste der Länder, die Ava Max aktuell auf Instagram gepostet hat, die ist lang. Deutschland, Russland, Italien, Australien, Belgien. Und auf diese Liste kann sie ganz schön stolz sein. Ne? Ja, würde ich auch sagen. Darin zählt sie nämlich all die Länder auf, in denen sie Gold und Platin erreicht hat. Und zwar mit dem Song hier. And Queens, mega Song, mega Brett und war schon der erste Vorbote ihres kommenden Debütalbums. Genau, das wird Heaven and Hell heißen und soll am 18. September rauskommen. Und Ava Max, die ist schon super aufgeregt, hat sie uns im Video-Interview verraten. I'm super excited. I've been waiting basically my entire life to release a debut album. Ja, und sie hat uns noch was verraten. Die erste Hälfte des Albums wird die Liebe, also die Heaven-Hälfte des Albums, werden danach folgen dann die böseren Songs, Hell-Songs aus der Hölle. Wir freuen uns auf beide Hälften und spielen Ava Max, Kings and Queens in einer Minute hier bei Antenne Düsseldorf. Liebe Dani, guck mal, die schönen Urlaubsbilder von uns. Hey Dani, hast du meine Nachricht bekommen? Lieber Kunde, Ihr Datenvolumen ist aufgebraucht? Oh nein! Damit der Urlaubsflirt nicht am Datenvolumen scheitert. Prepaid im besten Telekom-Netz. Jetzt für kurze Zeit 10-faches Datenvolumen in den ersten 4 Wochen sichern. Schon ab 9,70 Euro. Jetzt im Telekom-Shop. Das ist Kai. Kai rettet täglich Leben, selbst wenn jemand 9 davon hat. Kai, du bist ein toller Tierarzt. Du musst nicht auch noch Gebrauchtwagen-Experte sein. Die Jahreswagen von Volkswagen. Mit Garantie bis zum 5. Fahrzeugjahr, 0% Finanzierung sowie attraktiven Wartungs- und Inspektionspaketen. Jetzt im Volkswagen-Zentrum Düsseldorf. Volkswagen. Ist uns nicht allen nach mehr Freundschaft? Wie schön, dass ihr da seid. Mehr einrichten mit geselligen Esstischen und Küchen von Hardegg. Woanders kaufen lohnt sich nicht. Jetzt mit kostenloser 0% Finanzierung Möbelträume erfüllen. Mehr bei Hardegg und auf hardegg.de. Jetzt bei Fielmann. Sonnenbrillen in ihrer Sehstärke für 17,50 Euro. Mit Einsteigengläsern und 3 Jahren Garantie. Einfach online Termin vereinbaren. Alle Infos zu ihrer Niederlassung finden Sie auf fielmann.de. Brille Fielmann. Antenne Düsseldorf. gleich 5:30. Ihr hört Antenne Düsseldorf am 26. August 2020. Heute vor einem halben Jahr stand fest, das Coronavirus hat auch NRW erreicht. Vor 6 Monaten wurde nämlich der erste Mensch hier bei uns positiv getestet. Und seither ist unglaublich viel passiert. Muss man wohl so sagen. José Nasyandi hat für unseren Podcast Corona und jetzt die wichtigsten Ereignisse dieses halben Jahres zusammengefasst. Den gibt's auf unserer Homepage und hier jetzt im Schnelldurchlauf. Montag, 24. Februar, der Fall 1. Im Hermann-Josef-Krankenhaus in Erkelenz wird ein Mann aus dem Kreis Heinsberg mit Symptomen einer schweren Lungenentzündung aufgenommen. 2 Tage später steht ohne Zweifel fest, der Mann ist mit dem Coronavirus infiziert. Freitag, 13. März. Meine Damen und Herren, unser Land steht vor einer riesigen Bewährungsprobe. Ein noch nie dagewesener Lockdown wird angeordnet. Das ganze Land fährt sich runter. Ministerpräsident Laschet ordnet unter anderem an, Schulen und Kitas werden geschlossen, mindestens bis zum Ende der Osterferien. Dienstag, 17. März. NRW-Ministerpräsident Laschet richtet sich nochmal mit drastischen Worten an die Bevölkerung. Es geht um Leben und Tod. So einfach ist das. Praktisch alles wird dicht gemacht, bis auf Supermärkte. Freitag, 24. April. Nordrhein-Westfalen führt die Maskenpflicht ein. Im öffentlichen Personennahverkehr, beim Einkaufen und in Arztpraxen. Praktisch überall, wo mehr als 2 Personen zusammenkommen und der Abstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann. Überall dort muss eine Alltagsmaske getragen werden. Montag, 11. Mai. Der NRW-Plan tritt in Kraft und wird umgesetzt. Ein Fahrplan, mit dem Stück für Stück wieder eine Normalität einkehren soll. Restaurants und Hotels dürfen wieder öffnen, müssen aber auf Abstand unter den Gästen achten und die Daten erfassen. Montag, 8. Juni. Für viele Eltern kommt die lang ersehnte Nachricht. Die Kindergärten öffnen bald wieder. Das NRW-Familienministerium kündigt an, Ende des Monats können wieder alle Kinder in die Kindertagesstätte oder zur Tagesmutter. Samstag, 20. Juni. Der größte Schlachtbetrieb Deutschlands, Tönjes in Reda-Wiedenbrück, gerät zunehmend in die Kritik. Zahlreiche Mitarbeiter haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Wenige Tage später verhängt das Land im betroffenen Kreis Gütersloh und dem Nachbarkreis Warendorf einen Lockdown. Montag, 3. August. Für viele Eltern und Schüler eine Enttäuschung. Nordrhein-Westfalen führt eine strenge Maskenpflicht an den Schulen ein. Die gilt auch im Unterricht. Alle Schüler der weiterführenden Schulen müssen mit Beginn des neuen Schuljahres eine Maske im Unterricht tragen. Grundschüler dürfen die Maske nur dann abnehmen, wenn sie auf ihren Plätzen in der Klasse sitzen. Die Regelung gilt bis zum 31. August. Bis dahin soll die Lage neu bewertet werden. Antenne Düsseldorf mit Dennis Lieske und Arne Klüng. Let's get drunk, I'll pull my heart up to my mouth. This year's been hard for us, no doubt. Let's raise a glass to a better one. Let all the things that we've overcome bring home to us, cause me and you, we can hold this out. Only you understand how I'm feeling now, yeah. And I know I can tell you anything. You won't judge, you're just listening, yeah. Cause you're the best thing that ever happened to me. Cause my darling, you and I can take over the world. And one step at a time, just you and I. Drunk, we'll reminisce about the days we were broke, not getting paid, and taking trips at that weekend when I would drop down to see her and we would paint the town. Too many shots I'd be passing out, cause I could never keep up. Quad words, now I'm puking open. I know I can tell you anything. You won't judge, you're just listening, yeah. You're the best thing that ever happened to me. Cause my darling, you and I could take over the world. And one step at a time, just you and I. Just you and I. Cause you're the only one who brings light just like the sun. One step at a time, just you and I. Just you and I. I'm tired of chasing paper, staring at this screen. Been saving up for weeks now just to get to you, my dear. And though you're far from my home, this ain't no weekend bar. You know my heart grows fonder. Must be city love. Cause my darling, you and I take over the world. One step at a time, just you and I. my darling, you and I take over the world. One step at a time, just you and I, just you and I. 'Cause you're the only one who brings light just like the sun. One step at a time, just you and I, just you and I. Yeah, one step at a time, just you and I. Yeah, one step at a time. Es ist 6.30 Uhr. Antenne Düsseldorf. Die Nachrichten. Mit Charlotte Großer. Schönen guten Morgen. Kurzarbeitergeld soll bis Ende nächsten Jahres verlängert werden. So klappt die Maskenpflicht an Düsseldorfer Schulen. Und das Wetter ist stürmisch. Die Spitzen der Koalition haben vereinbart, das Kurzarbeitergeld bis zum 31. Dezember 2021 zu verlängern. Damit Unternehmen und Mitarbeiter die Corona-Krise besser durchstehen, soll der Mittelstand längere Hilfen bekommen und Eltern mehr bezahlte Tage, wenn ihre Kinder krank sind. Seit 2 Wochen gilt an den Schulen die Maskenpflicht. An Düsseldorfs Schulen funktioniert die Umsetzung größtenteils gut. Das hat eine Antenne Düsseldorf-Recherche ergeben. Meist werde akzeptiert, dass es nötig ist, eine Maske zu tragen. Düsseldorfs Schuldezernent Burkhard Hinsche sagte uns außerdem, dass ihm keine Verstöße bekannt seien. Antenne Düsseldorf-Reporter Dennis Grollmann mit den Einzelheiten. Natürlich sei das Maskentragen in der Schule nicht einfach und bequem, so der Schuldezernent. Deswegen gibt es ein großes Lob an alle Schüler, Lehrer und auch an die Eltern. Wir haben uns bei mehreren Schulen im Stadtgebiet umgehört. Dort heißt es, dass auch oft die Lehrer eine Maske tragen, selbst wenn sie eigentlich den notwendigen Mindestabstand zu den Schülern einhalten. Die Schulen hätten auf Elternabenden viel Verständnis von den Eltern wahrgenommen. Die Schüler seien aufgeklärt worden und hätten sich mittlerweile größtenteils an das Maskentragen gewöhnt. Im Falle eines Wahlsiegs will der grüne OB-Kandidat Stefan Engstfeld einen kostenlosen ÖPNV für die Menschen in Düsseldorf. Und zwar dann, wenn diese Menschen ihr Auto abmelden. Engstfeld sagte im Antenne Düsseldorf-Interview, dass man Umsteigern vom Auto auf Bus und Bahn Anreize geben müsse. Der Anreiz ist nicht, wenn ich sage, ich melde mein Auto ab und dann kann ich ein Jahr kostenlos Bus und Bahn fahren, sondern ich glaube, man braucht einen ernsthaften, richtigen Anreiz. Und deswegen habe ich gesagt, 5 Jahre, das ist echt eine Menge Zeit. Wir haben das grob durchkalkuliert, das ist absolut finanzierbar. Nur für Düsseldorferinnen und Düsseldorfer und im Düsseldorfer Stadtgebiet wäre das. Von den aussichtsreichsten Kandidaten zur OB-Wahl hat Engstfeld damit den am weitesten gehenden Vorschlag zum Thema günstiger Nahverkehr. Amtsinhaber Thomas Geisel würde sich im Falle eines Sieges für das 365-Euro-Ticket für die Rheinbahn stark machen, also 1 Euro pro Tag. Informationen zu allen 15 OB-Kandidaten gibt es bei uns im Netz auf antennedüsseldorf.de auf einer Sonderseite. In 10 Jahren sollen wir hier in Düsseldorf eine weitere Rheinbrücke haben. Darüber wird dann die neue Stadtbahn U81 von der Messe aus bis nach Lörrick fahren. Ab dem nächsten Monat können Anwohner und interessierte Bürger bei diesem Mammutprojekt mitreden. Für die erste Bürgerveranstaltung am 10. September muss man sich wegen Corona aber rechtzeitig anmelden. Alle Links und Infos dazu stehen auf unserer Homepage. Baustart für die neue Brücke soll Stand jetzt in 7 Jahren sein. Geplant ist eine 5 Kilometer lange Trasse nach Lörrick und weiter bis nach Neuss. Weltfußballer Lionel Messi will den FC Barcelona nach 20 Jahren verlassen. Der Club hat bestätigt, dass er ein offizielles Schreiben des 33-Jährigen bekommen hat. Messi wolle eine Klausel in seinem Vertrag ziehen, durch die er am Ende jeder Saison einseitig kündigen könne, hieß es. Und das waren die Nachrichten mit Charlotte Großarm. Das Düsseldorf-Wetter. Das wird bzw. ist schon ein windiger Mittwoch. Teils gibt es auch Sturmböen laut dem Deutschen Wetterdienst so zwischen 10 und maximal 20 Uhr. Dazu viele Wolken, aber wohl kaum Regen bei 20 Grad. Morgen wird es was milder, 23 Grad sind drin. Dazu ein Mix aus Sonne, Wolken und Schauern. Aktuell sind es hier bei uns 18 Grad. Antenne Düsseldorf, Verkehr. Gemeinsam besser ankommen. Freie Straßen noch, aber der Hinweis, bitte nicht zu schnell fahren. Heute wird geblitzt, unter anderem von Stadt und Polizei an der Piwip, Lütticher Straße, Bergische Landstraße und auf der Erkrater Landstraße. Fahrt bitte nicht zu schnell. Ihr habt noch einen Stau oder Blitzer gesehen? Schickt sie uns als WhatsApp-Sprachnachricht an die 0175 570 35 40. Der Antenne Düsseldorf Verkehr. Gemeinsam besser ankommen. Antenne Düsseldorf am Morgen.

Seien Sie bitte ehrlich. Ist da jetzt heute Abend eine Grillparty geplant bei Ihnen im Kleingarten, ja oder nein? Nee, ich kann sein, ja. Ist möglich. So. Sagen wir mal so, ist möglich. So. Ja, vielleicht kommen ein paar Leute, aber sonst nicht, nein. Wie viele werden das? Ja, ich denke mal so 20 vielleicht. Kleinkreis. So, ich muss auch, weil ich habe heute Geburtstag. Ach, Sie haben Geburtstag? Ja, sicher. Ach so. Ne? Dann ja. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Ja, danke schön. Jetzt, wo wir beiden doch ehrlich miteinander reden. Ja, Uns wurden jetzt mehrfach schon gesagt, dass da dicke Rauchschwaden ziehen. Also ein Nachbar hat gesagt, er wäre kurz davor gewesen, die Feuerwehr zu rufen. Ja. Was räuchern oder smoken Sie denn da so? Ja, dicke Rippen natürlich. Was soll man, sonst kann man ja nicht smokern. Ja. Richtig schöne Rippchen werden da gesmokert. Das hört sich gut an. Also. Also, ja. Also, jetzt habe ich eine Bitte, weil wie gesagt, es ist jetzt die fünfte Beschwerde. Können Sie heute aufs Grillen verzichten? Ich verzichte auf gar nichts. Jetzt können Sie mich wirklich mal. Ich habe alles eingekauft und die gehen mir echt auf den Nerven hier. Ja. Jetzt meine Güte, Ja. Also sagen Sie mal bitte den Namen, der mich da angeschissen hat. Wolfgang, war deine Tochter, die Melanie? Hör auf. Das ist der Wollt ihr mich verarschen hier? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Die beste Comedy. Schickt Elvis euren Vorschlag auf unsere Homepage antennedüsseldorf.de. Oh, child, will you ever get by? Will you listen to things I say? Will you know the difference from your wrong or right? Will you learn it along the way? Si sientes que te fallan los pies al caminar, volverás de nuevo a levantarte. En el suelo te quedarás. Just do what you love, 'cause you won't get this life again. Oh child, oh child, no, no, no, don't you worry. Oh child, oh child, I know you'll be okay. Oh child, oh child, no, you won't get this life again. Yeah, yeah. Oh child, no, you won't get this life again. Cuida el amigo que te merece, cuida el amor que te pertenece. Vive feliz. Siempre sincero y siempre real. Y mira que la vida pasa y no te das cuenta. No pierdas el tiempo, confía en la experiencia. No, no, no, cometas mis errores. Mira que se pagan caro las consecuencias. Perderás la fe, pero no lo tomes personal. Ya sabrás en quién creer. Oh, child, maybe you could find love with a husband or a wife. If you're happy when the road is getting rough, I'll be happy there by your side. And I know that I can't pretend that I haven't had my regrets from the memories that I can't. What you love, 'cause you won't get this life again. No, you won't get this life again. Yeah, yeah. Robin Schulz, Oh Child. Wir sind's, Antenne Düsseldorf, und wir haben schon seit 2 Wochen wieder Schule in unserer Stadt. Ja. Also nicht wir, sondern unsere Kinder. Und da gehört mittlerweile ja nicht nur Frühstück in den Turnister, sondern auch eine möglichst frisch gewaschene Maske. Ja, ist ja nach den Sommerferien nochmal verschärft worden. Ab der 5. Klasse gilt auch Maskenpflicht im Unterricht. Ja. Insofern heute Morgen kleine Schulzwischenbilanz nach diesen ersten beiden Wochen. José Nasyandi aus unserem Landtagsstudio am Hafen hat mit dem Schulministerium darüber gesprochen. José, wie läuft's denn an den Schulen? Wie ist die Corona-Lage? Ja, die Lage ist unter Kontrolle. Das sagt zumindest sinngemäß der Staatssekretär im NRW-Schulministerium Matthias Richter. Der Schulstart habe gut geklappt, sagt er, und er belegt das mit einigen Zahlen. 99% der Schülerinnen und Schüler würden am Präsenzunterricht teilnehmen. Etwa 97% der Lehrer könnten unterrichten. In ganzen Zahlen heißt das, etwa 500 Lehrer und etwa 5000 Schüler sind im Moment in Quarantäne. Und was die Schulschließungen angeht, ist es, so stellt es das Schulministerium dar, verhältnismäßig übersichtlich. Zum Stichtag 19. August mussten 3 Schulen komplett schließen. In 66 Schulen gab es Teilschließungen. Also das Fazit ist, es läuft gar nicht mal so schlecht. Ich muss dazu sagen auch, dass es regional sehr, sehr unterschiedlich ist. Es gibt Gegenden in NRW, da sind sehr viele Schulen betroffen, andere sind ruhiger. Beispiel Düsseldorf. Gestern 6 Fälle an Schulen entdeckt worden. Da wird jetzt aber nicht direkt die ganze Schule dicht gemacht, nur die Kontaktpersonen müssen in Quarantäne. Also lässt sich irgendwie handeln. Genau. Was viele beschäftigt, ist die Maskenpflicht. Im Unterricht ist sie ja derzeit befristet bis Ende der Woche, 31. August. Wäre dann also Schluss, könnte aber auch verlängert werden. Das weiß hier niemand so genau und es ist in meinen Augen beides auch noch möglich. Sowohl, dass die Maskenpflicht nächste Woche Montag einfach ausläuft, als auch, dass sie noch 1-2 Wochen länger läuft. Alles hängt von den Infektionszahlen ab. Im Moment zeigt die Kurve der Neuinfektionen in NRW ja wieder nach unten, aber nur ganz zaghaft nach unten. Die Frage wird sein, ob das Infektionsgeschehen sich so entspannt, dass man guten Gewissens sagen kann, wir lassen die Maske weg. Also in meinen Augen wird das eine Entscheidung in letzter Sekunde sein. Auf die wir warten. Antenne Düsseldorf ist hier am Mittwoch, 7:15. Schönen guten Morgen. I'm the one. Schönen guten Morgen, Antenne Düsseldorf ist hier Mittwoch, der 26. August. Heute vor einem halben Jahr hat Corona NRW erreicht. Damals ist der erste Mensch bei uns positiv getestet worden und seitdem ist viel passiert. Ja, und viel Geld verbrannt worden, ja. Viele Arbeitsplätze vernichtet, besonders in der Veranstaltungsbranche, denn seit März sind ja so gut wie alle Events abgeblasen worden. Ja. Die Eventbranche will das aber nicht so einfach auf sich sitzen lassen. Die fordert mehr Unterstützung finanzieller Art von der Politik und geht deshalb heute Mittag hier bei uns auf die Straße, gibt eine Demo von der Rheinterrasse zum Landtag. Auch die Messebaufirma Viewpoint unterstützt diese Proteste. Diese Firma hat sich aber auch ein Konzept überlegt, um die Krise als Chance zu nutzen. Thomas Turkowski. Nach diesen ganzen Überlegungen haben wir überlegt, was können wir machen, wo können wir noch unsere Kompetenzen ausspielen. Wir haben eine gut ausgebildete Schreinerei, wir haben die Maschinen, wir haben das Personal, wir haben die Lehrlinge, die eine Aufgabe suchen. Und letztendlich kamen wir darauf, dass wir vielleicht in den Bereich der Tiny Häuser einsteigen sollten und da würden wir uns ganz gerne etablieren. Tiny Häuser, Tiny Houses, das sind, wie der Name schon sagt, kleine Häuser aus Holz. Und die will die Firma zum Beispiel auf Campingplätzen aufstellen. Passt ja, Urlaub in Deutschland ist ja gerade mega angesagt, ne? Ja, und diese Dinger sind ziemlich vielseitig nutzbar. Gerade jetzt während Corona kann man diese Häuser gerne nutzen, um halt eine räumliche Trennung zwischen den Besuchern zu bekommen. Die andere Seite der Nutzung wäre halt, dass man Areale schafft, wo die Tiny Häuser ein bisschen zusammengefasst werden und dass man so eine Gemeinschaftsarea schafft, wo man Yogakurse anbietet, wo man Weiterbildung anbietet. Es gibt ja irgendwie nach eine Zeit nach Corona, wo es halt wieder gehen könnte. Tiny Houses statt Messestände. Die Firma Viewpoint sieht Corona als Chance. Gehört habt ihr es hier bei uns, Antenne Düsseldorf mit Arne Klü. Und Dennis Lieske. 9 Minuten noch, dann ist es 7. Schönen guten Morgen am Mittwoch. It's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see you this way. Cause though the truth may vary, this ship will carry on. Ist uns nicht allen nach mehr Freundschaft? Wie schön, dass ihr da seid. Mehr einrichten mit geselligen Esstischen und Küchen von Hardegg. Woanders kaufen lohnt sich nicht. Jetzt mit kostenloser 0% Finanzierung Möbelträume erfüllen. Mehr bei Hardeck und auf hardeck.de. Noch nie war der Alltag außergewöhnlicher und Ihre Entscheidung für Audi mehr wert. Jetzt attraktive Leasing- und Finanzierungskonditionen sowie attraktives Servicepaket für ausgewählte Neuwagen sichern. Bei Ihrem teilnehmenden Audi-Partner. Wenn das Leben wieder alles ist, nur nicht einfach. Es läuft, aber nicht von selbst. Herausforderungen? Steckst du locker in die Tasche. Mit Ortomol Vital aus Ihrer Apotheke. Mit B-Vitaminen zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung. Ortomol, bereit fürs Leben. Bis zu 7.500 Euro Elektrovorteil für einen Audi e-tron. Mehr unter audi.de/mehr-wert oder bei Ihrem teilnehmenden Audi-Partner. Jetzt bei Fielmann. Sonnenbrillen in Ihrer Sehstärke für 17,50 Euro. Mit Einsteigengläsern und 3 Jahren Garantie. Einfach online Termin vereinbaren. Alle Infos zu Ihrer Niederlassung finden Sie auf fielmann.de. Brille Fielmann. Jetzt alle, push den Knopf, push den Knopf, push, push, push den Knopf. Und nochmal. Voller neuer Energie. Die neue E-Klasse. Sportlicher als je zuvor. Jetzt bei Ihrem Mercedes-Benz-Partner und im Online-Store. Haut pflegen und umweltschonen? Natürlich beides. Wir bei dm arbeiten seit Jahren daran, die Rezepturen unserer Körperpflegeprodukte ohne Mikroplastik herzustellen. Zum Beispiel die Balea Cremedusche Sensitiv. 300 Milliliter für dauerhaft günstige 50 Cent. dm. Hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. Die neue E-Klasse. Die sportlichste aller Zeiten. Auch als Plug-in-Hybrid. Jetzt bei Ihrem Mercedes-Benz-Partner. Wusstest du, dass du bei IKEA einkaufen kannst? Jemand trägt alle Sachen für dich, bringt sie zur Kasse und packt sie zusammen. Ja, nur bezahlen musst du selber. Mit unserem günstigen Click-and-Collect-Service. Bequem online auf IKEA.de bestellen und dann in deinem Einrichtungshaus abholen. Antenne Düsseldorf am Morgen. Jetzt zurück zum besten Mix. Und gleich mehr Informationen und aktuelle Themen für unsere Stadt. Ruf meinen Namen. Ich steig einfach los und bin da. Ich flieg über jeden Ozean. Weil mich für dich nichts am Boden hält. Si tu m'appelles, tu m'appelles. Tu m'appelles. Je suis pas loin, toujours la tienne. Pour prendre tous tes gênes et toutes tes peines. Te donne ton abri sous mes ailes. Si tu m'appelles, tu m'appelles, tu m'appelles. Ich schwör dir, kein Weg ist so weit. Für mich ein Wort ist genug. Ich komm überall hin, sobald ich hör, dass du mich rufst. Tu m'appelles. Ruf meinen Namen von jedem Ort der Welt. Dann finde ich dich und frag dich, wenn du willst. Keine Wüste, kein Sturm, der mich aufhält. Sieh, tu m'appelles, tu m'appelles, tu m'appelles. Tu m'appelles. Comme je crève le son de ta voix. Toujours compter sur moi. Je suis toujours là et fort pour toi. Si tu